Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland, 21. September 2012. Piraten stellen Broschüre mit Positionen zum Urheberrecht vor. Einladung zu einem Pressefrühstück. Am 25. September stellt die Piratenpartei Deutschland offiziell ihre Broschüre zum Urheberrecht vor. Neben einer Auswertung der runden Tische zum Urheberrecht im Sommer präsentiert die Partei ihre Positionen für eine Reform des Urheberrechts. Weiterhin werden alternative Geschäftsmodelle jenseits klassischer Verwertungswege aufgezeigt. Pünktlich zur Veröffentlichung laden wir Sie hiermit herzlich zu einem Pressegespräch am gleichen Tag um 9.30 Uhr im Café Bravo im Hof der Kunstwerke, Auguststraße 69, 10117 Berlin ein. Nach einer kleinen gemeinsamen Stärkung präsentiert Bruno Kramm, Beauftragter für Urheberrecht der Piratenpartei Deutschland, die wichtigsten Ergebnisse des begonnenen Urheberrechtsdialogs. Zu den kommenden Aufgaben für die Umsetzung eines modernen Urheberrechts wird sich Bernd Schlömer, Vorsitzender des Bundesvorstands der Piratenpartei Deutschland, äußern. Unser Kernthema Urheberrecht ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Inzwischen fordern sämtliche gesellschaftliche Gruppierungen eine Reform des Urheberrechts. Unsere Dialogrunden mit Vertretern unterschiedlicher Branchen unterscheiden sich wesentlich von den Debatten der etablierten Parteien. Hier konnten wir erste wichtige Ergebnisse für Kulturschaffende und Nutzer erzielen, resümiert Bruno Kramm. Wir würden uns freuen, Sie am Montag begrüßen zu dürfen. Da uns nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung steht, bitten wir um eine kurze Rückmeldung bis Sonntag, den 23. September. Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: Bundespressestelle der Piratenpartei Deutschland. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.